Eins ist mal Fakt. Um keine Sache wird so viel Wind gemacht wie um Kohle. Moneten, Para, Cash. Da gibt's keine Entschuldigung. Geld zu haben, hat man. So gut wie gar kein Wind weht allerdings darum, wo die Scheiße herkommen soll. Je dreckiger der Job, umso weniger Kohle und umso weniger Wind. Arschkarte. Eine, die davon Ahnung hatte, war Justyna Pawlowska. Oh. 10 Jahre hatte die in der deutschen Fleischindustrie auf der Uhr. Was ist das? Resultat? Rechnung. Mahnung, Mahnung. Doch, Andreas, ne? Wer verdient eigentlich bei deinen Jobs, Justyna? Hm? No, du ja wohl nicht. Na, drauf, ja. Unsere Justyna war aber eine, die wollte aus ihrer Arschkarte einen Sechser machen. Deswegen ist sie zu einem von ihren alten Chefs, Christoph Thom, bei uns in Lörben bekannt als der Fleischking. Was willst du, Kraftschick? Pawlowska, ich hab mal bei Ihnen gearbeitet. Ja, und jetzt will ich wieder ran. Was soll meiner? Ich hab nur gearbeitet. Komm, komm! Weiter, weiter! Ich musste die Werksvertragler ja alle einstellen, weil diese Rennviecher aus der Politik das in ihrem Corona-Wahn beschlossen haben. Arbeitsschutzkontrollgesetz, Zielinski. Pawlowska, Justyna, Pawlowska. Ja, genau, Justyna, Justitia, wo bleibt die Gerechtigkeit? In der Landwirtschaft dürfen die Rumänen und Bulgaren dieses Jahr sogar einen ganzen Monat länger schaffen. Und zahle die Spargelfritze Sozialabgabe. Nee, aber die böse Fleischindustrie. Halt! Und? Du hast einen auf dem Rummel gewonnen, oder was? Was habe ich von meinen festangestellten Osteuropäer? Also nichts gegen Anwesende. Ja, ich weiß. Sie wollen streiken. Ja, auch so kehrt, was? Klingt, als hätten Sie nicht vor, mehr Lohn zu zahlen. Ja, das klingt, als würde ich das jetzt schon machen. Mit einem Mal trage ich Nebenkosten. Und trotzdem drücken die Konzerne die Preise. Haben Sie denn schon mal an Studenten gedacht? Auf dem Schlachthof. Kehren die nicht eher mit der Drillerpfeife davor? Naja, Sie könnten ein Praktikum machen. Wenn das ein Pflichtpraktikum während der Ausbildung ist, entfällt der Mindestlohn. Aha. Mhm. Wie war der Name nochmal? Justyna Pawlowska, Consulting. Hier, meine Karte. Ah, meine Karte, ja. Und du, Sie consulten nochmal was? Welche Studierenden Sie nehmen. Aha. Für Beratungshonorar nehme ich an. Naja, wissen Sie, ich muss auch leben. Ja, und wie sieht es mit der Unterbringung aus? Also viele von unseren Leuten kamen bei ihm unter hier. Michi? Ja? Was kostet der Bett? 30. Nein, nicht nettig. Wir haben Unterkünfte. Ja, das sagen die anderen auch. Mit einmal. Zu Hause in Pschemichel stellte Justyna ein Schild neben die Fleischfabrik. Arbeiten in Deutschland. Und schon konnte sie sich vor ukrainischen Bewerbern kaum retten. So, hört mir zu. Du, du und du. Unterschreiben, hier. Napisatje imia, tam i tam, okay? A što to je? Er fragt, was ist das? Ah, du kannst Deutsch, ja? Ja. A czemu Universität? Das Papier ist von Universität. Wir nicht studieren. Doch, ab jetzt studierst du und du auch. Spezialisten, ne? Wo seid ihr alle jetzt? Spezialisten. Spezialisten. In was? Ah. Schlachten und Zerlegen. Von Dirk Lauge. Paar Wochen später erhielten sie bei Vorarbeiter Micha eine Einweisung. Abi Ankunft, Arrival aus dem Laster in den Wattestall. Wenn Sie dran sind, come speed, Betäubung. In Backloader-Anlage. Das ist Fahrstuhl, Elevator. To CO2-Grube, Elevator fährt down. Gas. 25 seconds. Good night. Elevator up. Dann rutschen Sie hier raus. Ihr nehmt diesen Hook durchs Hinterbein. You see bones? Between bones you put the hook inside. Ab zum Stechkarussell. Now comes stepping. Schlachten. In the Hals. Bleeding. Blutwurst. Verstehst du? You know? Danach grün. Like cooking in 60 degrees. Eins von 100 Schweinen lebt bis hierher noch. But here's over. Then, decontamination in Ofen wie Gasgrill. Barbecue. Followed by Zerlegung. First Grupp Zerlegung. Automatisch. Mit Rundsäge. Feinzerlegung. Mit Handmesser. Handkreissäge. Bandsäge. Entschwartung. Rippenzieher. Das war's. Z. Wie zerlegt. Dann geht das Ganze in die Produktion oder in Verkauf. Wir haben Hausmarke, beliefern aber auch Ketten, Discounter und so, kleine Fleischereien, alles. Eine Woche lief für die ukrainische Crew alles glatt. Eine Woche. Blöcke! Luca! Sing! Hand! Hand! Weg von der Maschine! Wie blöd seid ihr eigentlich? Nur gut! Scheißen zu dämlich! Schützer, nimm ab Schutz! Meine Stuchnule! Scho, Durak! Und wer? Er sagt, jemand hat ihn gestoßen! Коля, кто? Jetzt quatsch nicht so dumm rum! Zeig her! Liger vertrieben! Er muss zum Arzt! Ja, was wartest du denn noch? Aber Dalli, wieder hier sein! Dabei! Und du, wie nochmal? Slova. Geh an die Maschine! Weiter! Gastarbeiter! Wir brauchen Krankenwagen! Nein, braucht ihr nicht! Ich komme! Kurwa, wie konnte das überhaupt passieren, doch alle Reasney? Die Abdeckung war auf! Abdeckung? Ich denke, er hat das schon mal gemacht! Er sagt, er wurde gestoßen! Gestoßen, bestimmt! Wartet! 5 Minuten, ich bin da! Frau Doktor! Nee, ich bin Notfallpflegerin. Steffi Schulz. Lassen Sie mal sehen. Ab in die Notaufnahme. Los. War das ein Arbeitsunfall? Machen Sie das mit der Anmeldung für Ihren Kollegen? Anmeldung? Na, Krankenkasse. Ne rozumiju. Wir brauchen Versichertenkarte. Insurance. Ah, Insurance. Ja. Ach. Wo will er denn jetzt hin? Sie wollen Karte, Versicherung. Wollen Sie nicht. Wenn er operiert ist, haut ihr ab. Aber die Hand ist kaputt. Eben. Sie behandeln den Notfall. Nur den Notfall. Alles, was danach kommt, kostet sehr viel. Wir haben Versicherung. Aber nicht für EU. Glaub mir. Soll er das bezahlen, hä? Er hat doch Familie, oder nicht? Hm? Bonbon? Weißt du, ich habe mit dem Rauchen aufgehört. Und seitdem lutsche ich in einer Tour diese scheiß Bonbons. Kolle. Also, find raus, wo er ist. Und Holly, Schipko. Pawlowska? Was war eine Warnung? Was? Wer ist da? Was für eine Warnung, hä? Was soll das? Hallo? Ach, wenn ich dich erwische, du Skurwissin, du! Hallo? Was soll das, du kleiner Dreckiger, du? Sidulski! Oh, Herr Tom. Entschuldigung. Sagen Sie mal, gehen Sie nur andere Geschäfte drauf. Was, wie bitte? Das war ein Witz. Ist was passiert? Nein, alles ist in Ordnung. Ach, natürlich ist was passiert. Nur ein Unfall, halb so wild. Sicher? Ich habe diese Woche jeden Tag Lieferungen. Ihre Leid schafft doch alles. Ja, auf jeden Fall. Kannst du heute Abend ein paar Leute Grillfleisch zum Oktoberfest bringen? Was? Kleiner Gruß aus der Werbeabteilung, aus der Region, für die Region. Schweinebraten und Röster. Die Weißwurst frisst doch hier keine Sau. Dabei schmeckt die viel besser. Hörst du mir überhaupt zu, Pawlitschka? Was? Ja, ich höre. Aber ich bin kein, was weiß ich, Lieferservice. Meine Leute in Feierabend oder streiket. Schon gut. Gut. Und das Fleisch soll wohin? Oktoberfest. Ja, nicht das, was du denkst. Seit 3 Jahren gibt's in Lörm auch eine Wiesn. Eine Mischung aus Fasching, Erntedank und Halligalli-Drecksau-Party. Und wer schiebt an dem Abend zufällig Streifendienst mit ihrem Kollegen? Namen? Unsere Nancy. Oh, hallo. Jetzt ja Polizeimeisterin Nancy Ritter. Hey, na? Sag mal, was wird denn das, wenn es fertig ist? Imagepflege. Image? Als was? Empfangsdame? Nee, Freund und Helfer. Das kennen Sie nicht mehr, hör, Herr Maschlewski. Also nicht persönlich nehmen, aber... Ja, das nehme ich aber hallo persönlich. Hast du mich gerade schon wieder gesiezt? Entschuldigung, Gerd, du... Und Freundschaft, ja? Von wegen Freund und Helfer. Das ist immer noch eine schön langsam wachsende Pflanze, verstehst du? Die sollte man nicht alle 3 Sekunden in der Welt verteilen. Genauso sollte man als Beamter ein bisschen sparsam sein mit seinem Gesicht. Mit meinem Gesicht? Weißt schon. Mit viel Grine. Das heißt lächeln. Ja, habe ich nichts gegen einzuwenden. Eher sogar Gegenteil. Gefällt mir. Also, das ist gängig. Das ist jetzt eine schräge Art Kompliment. Ich sag ja nur, du musst ja nicht an jeden Knallkopf verschwenden, dein Lächeln. Schon ja nicht hier auf dem Dorfbums, hier bei dem Oktoberdings. Aha. Ja? Du hast uns verarscht! Komm ins Ruhrschiff. Stopp. Guck mal, gleich knallt. Ja, meine Rede, deswegen ja. Oh, auf jedem Stadtfest rungstet. Eher eine Regel. Was denn? Nancy! Kurwa! Beruhige dich, was ja? Calm down! Ich will nicht beruhigen! Hey, hey! Von der Frau weg! Moment, hey, hey, hey! Zurück, zurück! Alles in Ordnung. Alles okay. Ja, das entscheiden immer noch wir, ja? Er ist die Frau angegangen. Hm, hab's gesehen. So, Papiere bitte, meine Herren. Dokumente. Passport, Visa. Es ist nicht, wie aussieht. Hab ich Sie gefragt? Wo bleiben die Papiere? Ich hab das alles. Na, dann geben Sie mal her, Frau... Pawlowska, Justyna. Pawlowska? Aha. Polen? Ja. Mhm. Wir liefern Fleisch aus, von Schlachthof. Ein Geschenk für das Oktoberfest, Sie wissen. Wieso hat sie die Pässe von allen? Weil sie sind alle Studenten, Praktikanten, ja. Es erklärt nicht, warum Sie deren Ausweise mit sich führen. Mich interessiert vor allem, ob die Lage für Sie in irgendeiner Weise bedrohlich ist, Frau Pawlowski. Nein. Notenstress, wa? Was? Ah, hier, bei die Studenten. Ah, ja, ja, ja, sowas in der Art Notenstress. Mhm. Ja. Ist gut, Sie können gehen. Hä? Aber? Ja, die Dame sagt, ist okay. Ah, nochmal. Beim nächsten Mal führt jeder seine eigenen Papiere bei sich, klar? Das gehört. Chodim. Do widzenia. Vielen Dank. Sehr nett. Boah, es ist nicht dein Ernst. Und ob. Freund und Helfer. Mann, ja, Ritter. Ich hätte die auch jetzt für 3 Stunden einbuchten können. Aber dann wird einem wieder was Ausländerfeindliches angedichtet. Lass sie mal ihre Lörbener Landwurst auspacken. Apropos, oh, ich könnte jetzt auch eine vertragen. Du? Ah ja, nee, Vegetarier. Veganerin. Was? Veganerin. Also den Unterschied musst du mir nochmal erklären. Mama Schlewski, da stimmt doch was nicht. Ja, stimmt was nicht. Gut möglich. Sieh ich aus wie der Zoll, Ritter? Die kümmern sich wegen Schwarzarbeit. Immer schön auf die Zuständigkeitsbereiche achten. Aber irgendwas muss ich hier für dich doch... Ah, guck mal, Lebkuchen, das ist ja super. Ne? Milchfrei, eifrei, nur Leb und Kuchen. Und Honig. So ein Herz bitte. Da mit die Zuckerpuppe. Die was? Sorry. Wolltest du? I love Bier? Jetzt kannst du es übrigens wieder drauf tun, dein Lächeln. Es gibt jede Menge Verbrechen, vor denen dich kein Polizist schützt und die kein Staatsanwalt verfolgt. Im Gegenteil. Als der unbekannte Arbeiter an einem schönen Oktobertag mit zerfetzter Hand aus der Notaufnahme verschwand, machte niemand ein Fass auf. Niemand klagte Recht ein. Doch wohin verschwindet jemand mit so einer Verletzung? Und wieso? Was wird das, Tommy? Psst, psst. Wir sehen nicht den Dreck und das Elend und die Verbrechen, wenn sie das Material für die Tanzfläche sind, auf der wir uns selber feiern. Ihr hört TCL, True Crime Lörben. Willst du das veröffentlichen? Nee, ich will's ganz alleine für mich hören, Nancy. Ne, klar will ich das veröffentlichen. Das ist ein Verbrechen. Die waren in Arbeitsklamotten in der Notaufnahme, ne? Stimmt's nicht, Steff? Wie Packer. Fabrik oder so. Vorhin hast du Fleischer gesagt. Ja. Warum, woher kommt die Podcast-Idee überhaupt? Du wolltest doch was anderes machen. Oh ja. Wie, oh ja? Psst, nee, nicht hier, nicht jetzt. Hast du Post gekriegt? Hat er Post? Hat er? Ich weiß von nichts. Oh, na, vielen Dank, Steff. Ich hab nicht gesagt. Du hast Post gekriegt? Bist du sanktioniert? Ja, nee. Alles klar. Hast du nicht gesagt, du suchst dir einen Job? Hallo, ich baue mir vielleicht einen auf. Du meinst doch nicht mit Podcast. Ja, doch. Ich habe sogar hier dieses Investitions-Dings beantragt. Ne? Zuschuss. Genau. Investitionszuschuss. Für Podcast. Für meine Selbstständigkeit. Wir haben ihm eine Liste mit Jobs ausgedruckt. Steffi? Interessiert ihn nicht. Hast du mal drauf geguckt, Steff? Hm? Betonbohrer, Helfer, Lager. Während andere in die Lehre gegangen sind, hast du Gras aus Eimern geraucht. Meinst du vielleicht, dein Traumjob fliegt durchs Fenster rein? Du wolltest dir was aufbauen. Ja und wie, wenn ich den ganzen Tag in so einem Stino-Job vergammel? Alles klar. Wo willst du jetzt hin, Steff? Was? Mich von meinem Stino-Job ausruhen. Alleine. Oh Mann, so war das doch gar nicht Fuck. Du. Glückwunsch. Was ist denn los mit euch? Na, wenn ich das wüsste. Was willst du denn mit Podcast, Tommy? Steffi lebt hier, in dieser Welt. Aufstehen! Sonst gibt's eine Dusche. Ey! Hallo? Liegt der hier im Busch? Hallo! Hey! So. Aufwachen! Machst du jetzt mal auf? Ach du heilige Scheiße. Guten Morgen. Guten Morgen. So, Leute, erstmal Tagesplan. Vorher noch eine kleine Info. Hier, die Broschüre von der Fachhochschule über gendergerechtes Anquatsch ist eingetroffen. Ich leg's ja einfach mal hier hin. Da habt ihr es nicht so weit zum Müll. Aha. Ja, Spaß, Ritter. Ein Spaß. Zweierlei liegt an heute. Erstens, wir machen weiter Vollrauschkontrolle Oktoberfest. Aber heute haben wir extra Schmacko. Die haben Sonnabend früh auf der Dessauer Straße einen toten Unbekannten gefunden. Was? Ja, keine Papiere, kein Geld. Aber dem Geruch nach, da ist er deutlich einmal ins Wodkafass geditscht. Außerdem hat er eine frisch verarztete Handverletzung. Also alles, was irgendwie auf wohnungslos und mobile ethnische Gleichritter, mobile ethnische Minderheit schließen lässt. Kann ich mal sehen, Maschleski? Dazu kommen wir, Ritter. Ganz ruhig. Dazu kommen wir noch. So, das Porträt vom Toten wäre bitte mal zur Personenfeststellung aufzuhängen. Umkreis 2 Kilometer von der Dessauer. Was haben wir noch? Ach ja, 2. Auftrag. Durchsetzung, Recht auf Versammlungsfreiheit. Wir haben eine Demo vom Schlacht- und Zerlegebetrieb, schätzungsweise 10 Teilnehmer. Sekunde. Innen. So, Freiwillige vor. Doch auch die Landfleischerei Lörben ist Teil der Schlachtbank Europas. Auch Geschäftsführer Christoph Thom, stolz auf Regionalbezug und Handwerk, betreibt weiter Lohnraub. In Lörben haben langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Osteuropa effektiv nicht einmal die Hälfte des Lohns ihrer deutschen Kollegen. Ja, das sind ja schöne Ökos. Wir fordern gleiche Bezahlung. Deswegen hast du dich nicht freiwillig gemeldet, Ritter. Ne? Du bist ja ein Spezies, wären wir doch niemals so weit gekommen mit Körnerfressen. Sagt die Wissenschaft. Aha, wie weit sind wir denn gekommen? Überleg doch mal, Mädchen. Proteinhaushalt. Bist du da nur am Mampfen? Ich meine, ohne Vitamin B12, da fehlt dir doch was. Da liegen die Nerven blank. Lebenswichtige Fette. Ja, wegen der Fette habe ich doch umgestellt. Was? Entweder du kommst im nächsten Jahr mit 10 Kilo weniger oder du lässt es ganz. Ey, wurde mir gesagt bei der Aufnahmeprüfung. Ja? Wie wär's, wenn wir hier mal das Foto zeigen? Also ich glaube nicht, dass du damit weit kommst. Wieso denn? Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigung. Hallo? Ritta. Entschuldigung, Polizei. Ja, hier doch. Kennen Sie den auf dem Foto? Haben Sie den schon mal gesehen? Nee, nirgendwo. Ich verstehe nicht. Ja, aber Sie verstehen doch auch, was auf Ihrem Schild steht. Gleiche Löhne. Kennen Sie eine Justina Pawlowska? Nee, nirgendwo. Okay, vergessen Sie es. Was haben die Leute nur gegen Polizisten? Jetzt lach nicht, du kannst auch nicht besser. Wow, du pfeifst einmal und der kommt her, oder was? Maschi, meiner, machst denn du hier? Ja, das frag ich dich, Micha. Sag mal, du streikst doch nicht. Wer kann ich mehr Kohle vertragen? Aber die beschweren sich ja über alles. Nee, Spaß beiseite. Die wollen Lohnangleichung. Dabei fahren die jede Woche nach Polen, wo alles die Hälfte kostet. Hab ich schon gehört. Sag mal, deine Buden, die passen denen wohl auch nicht mehr, wa? Auch so ein Ding. Dabei sollst du mal sehen, wie oft ich da irgendwas reparieren muss. Fenster, Dusche, Küche, Klo, Mann. Ey, mal was anderes. Kennst du den hier auf dem Foto? Oh. Oh, was? Button? Oh ja oder oh nee? Ist er tot? Also, Micha, du kennst den nicht. Nee, Soll ich drin eins aufhängen? Das wäre ganz ausgezeichnet. Es ist Ihre Schuld, Schuld von Chefin. Ich wollte leise, es nicht. Leise, Slopper, sag ihm, er soll leise sein. Das war sie, sie. Das ist Bukurche, Weiche. Sie hat es gewusst, sie wollte ihn loswerden. Wenn er nicht sofort ruhig ist, kriegt ihr beide kein Geld. Nicht Chef von Dengi. Nur money for him, nur money for you. Bonne Maisch. Sie hat ihn umgebracht. Danke, Slopper. Siehst du, einer ist vernünftig. Also. Pawlowska! Pawlowska! Hier! Einmal Boss! Aber straff! Was will die Polizei von mir? Wie bitte? Die Polizei? Die hört sich draußen um. Was wollen die? Von Ihnen? Ich weiß nicht. Nein, ich weiß nichts. Sie sagen mir, ob ich was mit dem Toten zu tun habe. Toter? Der Tote auf dem Foto. Nichts. Also war er kein Arbeiter von mir? Nein. Nein? Und selbst wenn. Er war Praktikant, hatte einen Unfall und... Und ich habe ihn an die Bushaltestelle nach Hause gesetzt. So. Also Sie haben damit nichts zu tun. Naja, irgendwie schon. Ist er an dem Unfall bei mir gestorben. Was? Sie haben schon richtig gehört? Wodka? Nein, danke. Da, wo ich herkomme, kriegt der Schlachter immer einen Schnaps. So, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ich verstehe nicht. Ich habe Ihnen eine Provision zahlt und jetzt fehlt mir ein Arbeiter. Naja, gut. Sie kriegen eine neue. Und wann? Sobald wie ich es. Wir hin, aber jetzt streich verdammt und die Lasch verrollert und meine Schweine verrottet auf dem Hof. Übrigens, es hat auch seinen Vorteil, dass so wenig Player in der Branche sind. Da kennt man sich und zieht an einem Strang. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie dankbar sind, wenn ich sie vor der eine oder andere Consulting-Masche warne. Verstanden. Hervorragend. Dann überlegen Sie sich mal was. So, das war's, Ritter. Demo ist vorbei. Ich mach los. Na? Noch ein Feierabendbierchen? Es ist 2. Na ja, das kommt ja drauf an, wo man sich befindet. Ich bleibe. Wie weit hier vom Schlachthaus? Veggie-Masochismus, wa? Ja, ist gut, mach mal. Kannst mich anrufen bei Tag und auch bei Nacht. Sag mal, was ist das denn da für ein Vollpfosten mitten auf die Straße? Ey, aus dem Weg! Ey! Na bitte, geht doch. Geht doch? Was war denn das für ein Arschloch? Das war mein Boss. Ah, der belässt ja. Wieso schießt ihn nicht ab? Wie denn? Na, mit einer Knarre. Komm, spring rein, ich hab dein Happer. Aber kannst du ihn nicht wegen irgendwas drankriegen? Ja. Bei dem sitzen doch aber auch nur Typen. Von denen sagt jeder... Kann man denn nicht mal einen Spaß machen hier? Komm, lass mal beißen. Oh, nicht so viel, nicht so viel. Danke, danke. Hm. Was liegt denn überhaupt an? Warten. Oh, geil, da bin ich Profi. Auf was? Na, der mit der Handverletzung ist tot. Im Ernst? Und wir warten auf diese Justina Pawlowska. Die war auf dem Rummel. Wiesen. Ja, ja, Wiesen, ich weiß. Scheint irgendwie so eine Art Chefin zu sein von denen. Sag mal, verspachtelst du jetzt mein ganzes Brot oder was? Nee. Du weißt doch, wie schwer ich was kriege. Ah ja, entschuldige, Mann. Frühkindliche Prägung. Wie Obelix, wa? Bist du in den Fressneid-Tank gefallen? Senf. Nee, hör auf, es war so schrecklich. Ja, nur was war der Rekord? 7? 8? 8 Tage. 8 Tage war sie weg. Und nichts zu futtern dagelassen. Kein Geld, ja nicht. Nur du und ich. Und 2 Kilo Senf. 2 Kilo Senf. Mittelscharf verschärft. Und wer kauft denn sowas? Schnäppchenjäger. Weißer Kastenwagen? Also hast du Schiss, dass du nichts mehr abkriegst? Da fahren die so ein Auto, wie der hinter uns. Ja. Ja, wieso sagst du denn nichts? Mann, was mache ich denn gerade? Außerdem starrst du die ganze Zeit voll Boss durch die Windschutzscheibe. Ja, weil da der Haupteingang ist. Boah, Alter, Nancy, hinter uns ist der Lieferanteneingang. Es weiß doch jeder, dass man da raus sneakt. Das ist ein alter Einbruch. Ach komm, vergessen wir. Ja, fahr zu! Was ich noch sagen wollte. Jetzt mach mal jetzt hier leiser, warte. So. Wegen Steffi. Wenn ich dir mal einen Tipp geben darf. Ja, nee, danke. Na, mach. Hey, drehst du mal meine Musik nicht leise? Lass. Hallo? Tommy. Aua. Aua. Autsch. Lass doch mal in Ruhe jetzt. Nancy, auf jetzt. Komm. Sie ist keine von deinen sonstigen Eroberungen. So. Das sagst du doch nur, weil du selber scharf auf sie bist. Bin ich nicht. Ah, gib's zu. Boah, ich könnte dich jetzt abschießen. Dann hast du keinen Fahrer mehr. Hey, wo wollen die überhaupt hin? Woher soll ich das wissen? Bin ja kaum rausgekommen aus Lörben-West. Du warst doch der Rumtreiber. Soldatenspiele. Was? Hier in der Gegend haben wir so eine Art Räuber und Gendarm gespielt. In Uniform, mit so Software-Knarren. Ja, jetzt gucke doch nicht so, du hast gefragt. Du hast Soldat gespielt? Musst du gerade sagen, Bulle. Oh. Außerdem gehört zur Mannwerdung dazu, dass sich mindestens einer deiner Freundin ein Körperteil wegsprengt. Ist passiert? Wer hat sich was weggesprengt? Der eiert so. Wer? Na, der vor uns. Die haben uns bemerkt. Was? Oh, und jetzt auf dem Waldweg? Das fällt ja überhaupt nicht auf, wenn wir hinterher rumpeln. Fahr vorbei und dann dreh um. Langsam. Nancy, wo sind die? Ich sehe sie nicht. Fuck! Das ist mal wieder so ein typischer Moment, wo ich als Normalsterblicher das Handtuch geworfen hätte. Du versuchst was, es klappt nicht. Danke, tschüss. Aber nicht unsere Nancy. Die hatte vorgedacht. Als die nämlich früh zum ersten Mal von dem Toten mit der Handverletzung hörte, zählte sie schon eins und eins zusammen. Zweiter Auftrag. Durchsetzung, Recht auf Versammlungsfreiheit. Wir haben eine Demo vom Schlacht- und Zerlegebetrieb, schätzungsweise 10 Teilnehmer. Sekunde. Ihnen. So, Freiwillige vor. Ja, du kannst mich für die Demo eintragen. Na aber. Ritter, wenn du willst, da komme ich auch mit. Ja, keine Ahnung, ist mir egal. Ich muss noch schnell wohin. Nancy griff zum Telefon, um die krasseste Special Forces Mordkommissionsbraut zu aktivieren, die du dir vorstellen kannst. Kraus? Ich bin's, Nancy. Ich muss schnell machen. Sitzen Sie an dem Fall bei uns? Der Tote vom Busbahnhof? Ja? Nee, das ist nur meine Kripo-Sache. Klingt nach einem Wohnungslosen. Zu viel getrunken, Handverletzung, Herzinfarkt, Hirnschlag. Nee, Sie müssen sich das angucken kommen. Und wieso? Weil die Handverletzung am selben Tag schon in der Notaufnahme war und ohne Papiere abgehauen ist. War die Handverletzung allein? Das ist es ja. Was ist denn das für ein Geräusch? Wollte ich Sie gerade fragen. E-Zigarette. Wo sind Sie? Klo. Kommen Sie? Ja, okay. Nach Feierabend, ja? Steffi! Steff! Steffi! Und während Olle Tommy Boy am Abend Steffi, nach Thomas Glücken Verfolgungsjagd sein Glück bei Steffi Schulz versuchte... Wenn du weiter gerade gehst, komm ich runter. Ach komm, bügel deine Deutschlandfahne. Wie war Steffi? Du Blödmann. Wer Deutschland nicht liebt, der hat Deutschland verstanden. Noch sein Glück bei Steffi Schulz versuchte... Aber gerne, komm doch her, du Lappen! ...war unsere Nancy immer noch am Start, als wäre sie Teil vom Team LKA. Oh, shit! Und gönnte sich einen kleinen Marathon in Sachen Überwachungskameraaufnahmen. Sie scheinen recht zu hören mit dem weißen Transit. Ehrlich? Ja, nicht so schnell. Also, er taucht im Krankenhaus auf. Hm. Aber nicht vor der Notaufnahme, sondern auf einem Parkplatz. Und sehen Sie das? Das ist der eine vom Oktoberfest, der die Frau angegangen ist. Hm? Der bringt den Verletzten den ganzen Weg. Ja, aber das meine ich nicht. Beide steigen an der Beifahrerseite aus. Heißt, der Fahrer sitzt noch drin. Oder die Fahrerin. Ja, jedenfalls scheint die Person das Sagen zu haben. Dann hier kommt der unverletzte Kerl zurück, 10 Sekunden Palaver und Abmarsch. Geht er wieder weg. Und 2 Stunden später... Hat er den Verletzten geholt? Ja, und dann wird's richtig irre. Also das ist die Kreuzung am Südeingang der Stadt. Hier fahren Sie raus. Und 1 Stunde später fahren Sie wieder rein. So gegen 7? Da wollten Sie zum Oktoberfest. Dann zurück. Und nochmal früh um 4. Vielleicht so eine Art Lieferservice? Nee, diesmal fahren Sie am Oktoberfest vorbei ins Zentrum. Wohin? Zum Busbahnhof. 4:10. Wieder steigt derselbe Kerl aus. Beifahrerseite. Er bringt den Verletzten zur Haltestelle. Was gibt der dem denn? Kann man es nicht schärfer stellen? Vielleicht ein Papier oder sie da? Tickets, Pass, Geld, keine Ahnung. Dann lässt er ihn liegen. Wieso? Der erste Bus fährt um 6. Und bis dahin hat das. Ist er. Na, er wurde ja nicht an der Haltestelle gefunden. Ja. So, hier, jetzt kommt, was 1 Stunde später passiert. Ja. Er steht auf, So, und jetzt, wo geht er hin? Habe ich kein Bild. Also gefunden wurde er ohne Papiere auf der anderen Seite der Stadt. Dessauer Straße, das sind 7 Kilometer. Er ist doch noch nicht gelaufen. Buchten die diese Leute jetzt eigentlich ein, oder was? Weil sie jemanden an der Haltestelle abgesetzt haben? Sie werden auf jeden Fall befragt. Gibt's keine Aufnahmen von der Dessauer, also wo er lag? Sie kennen die Gegend doch besser. Das ist nix. Gucken wir es uns an. Wenn ich's doch sage. Wird eine lange Nacht. Ist heute Familie Ritter, stell dich ein? Nicht, dass du auf falsche Gedanken kommst, Tommy. Ich hab dich nur reingelassen, weil ich keine Lust hab, dich auch noch zu verarzten. Du pennst auf der Couch. Ja, ist genau das kein Thema, ne? Du auch? Drecksack. Charmanter Drecksack, wenn dann. Ja, meine Schwester war wohl hier. Ich hab wirklich andere Sorgen. Und was? Hey. Lies. Oh, Steff, Mann. Wegen Job habe ich mir was überlegt. Lies doch. Ach, das ist doch alles fachmedizinisch. Oh, Scheiße. Genau das brauche ich. Na, ich meine, Steffi, ich nehme jeden Job. Also ich werde doch alles. Ich mach doch. Musst du doch nicht. Du sollst so sein, wie du bist. Aber ich. Kann ich nicht beides machen? Ein Job und das Podcast? Ja. Na, jetzt, wo wir Kohle brauchen. Immer langsam, bevor du mit Virus um dich schmeißt. Ich habe noch nicht gesagt, dass ich es behalte. Ja, nee, ist klar, Steffi, dein Bauch ist deine. Das ist ja klar. Ich will nur sagen, oh, keine Ahnung, ich bin da. Süß. Was meinst du mit Job und Podcast? Na, ich dokumentiere die Arbeit. Nee, ist nicht gut. Na, egal. Was denn? Komm her endlich. Na, komm. Oh, Bursche. Da. Anders drauf, ja. Ich hab dich gewarnt. Ihr seid immer was? Da. Wer bist du, hä? Hä? Ich hab gesagt, misch dich nicht ein. Jetzt werdet ihr Stück für Stück weniger. Du krankes Schwein, du! Ja, Getsche Bedorveto. Hallo? Hallo? Na, bitte? Lange Nacht gehabt? Entschuldigung, brauch erstmal einen Kaffee. So, ab ins Dienstzimmer. Wieso denn? Übrigens, ich hätte heute Veggie Day. Ich sag's nur, weil du nachher mit mir essen gehst. Ach, ja, komm, lass den Scheiß, was ist denn? Ja, da hinten will Ene nur mit dir quatschen, du, die wartet schon ewig. Wer? Haben wir einen Deal? Was für ein Deal? Na, Green Deal. Ja, meinetwegen. Warte mal, die hieß Anna Olaro, das ist die Trillerpfeifentante, die gestern vorm Schlachthaus rumstand. Die Gewerkschafterin? Was mit Frau Kraus vom LKA? Frau Kraus? Was weiß ich, irgendwo unterwegs. Können ja nicht alle so lang pennen, Ritter. Ja, hopp, hopp. Ja, ich komm. Veggie Power, wa? So, Frau Olaro? Ja? Hallo. Hallo? Nancy Ritter. Was kann ich denn für Sie tun? Ich bin Gewerkschafterin. Ich habe Sie bei unserer Demo gesehen. Ja, wogegen demonstrieren Sie denn? Ich dachte, es ist alles besser geworden, seitdem es die Werkverträge nicht mehr gibt. Deswegen bin ich hier. Ich habe was für Sie. Im Gefrierbeutel? Brauche ich Handschuhe? Ach Quatsch, papalapap. Ist das? Ein Stück von einem Ohr, ja. Was? Okay, woher haben Sie das? Ein Arbeiter, er hat's mir zugeworfen. Ja, alles klar, zugeworfen. So, jetzt Hände auf dem Rücken. Die kriegt die 8 umdrehen. Was? Jetzt reicht mir das umdrehen. Mensch, die schleppt hier scheibchenweise Leute ran, ja? Ritter, das ist ein menschliches Ohr. Das ist. Oh. Entschuldigung. Kann ich hier mal vielleicht ein bisschen Eis haben? Ritter. Das Ohr? Und ein Eimer für den Kollegen Maschlewski. Entschuldigung, ich setz mich nur mal ganz kurz. Entschuldigung. Ich setz mich nur mal ganz kurz. Von welchem Arbeiter haben Sie das denn? Ein Streikbrecher. Die sind plötzlich aufgetaucht. Keiner weiß woher. Mhm. Er hat mir einen Beutel zugeworfen und mich dabei angesehen. Ich glaube, er wollte nicht, dass seine Leute im Auto es mitkriegen. Und was sind das für Streikbrecher? Keine Ahnung, das sind Ukrainer. Plötzlich waren sie da. Ich möchte Ihnen auch mal was zeigen, aber nicht erschrecken. Kennen Sie den? Ritter, was soll denn das? Mensch, dem Toten, dem fehlt kein einziges Ohr. Nie gesehen. Okay, was war das für ein Auto, aus dem das Ohr geworfen wurde? Pff, wie sie alle sind. Transporter, Weiß, Renault, Benz, Ford. Transit oder so. Ah. Können wir Sie unter Polizeischutz nehmen? Hm? Maschlewski. Wozu? Wir werden Körperteile zugeworfen. Komm, ein Stück Ohr. Das ist kein Körperteil. Außerdem, es war da bestimmt nur ein Scherz, Ritter. Das klang aber eben noch ganz anders. Na? Geht sie nicht rein? Was? Ja, die Ziege vom LKA. Scheiße. Ehekrach? Das kommt den besten Familien vor. Weißt du was, Maschlewski? Du kannst mich mal. Den ganzen Tag knüppelst du mir deine Sprüche in die Ohren. War ja nur ein Joke. Ja, nee. Ich hab gedacht, weißt du, drück's weg, perlt, das perlt ab. Aber irgendwann ist die Grenze überschritten, auch die Kotzgrenze. Ist ja gut. Wollte dich nur aufmuntern. Bieg da ab. Abbiegen. Okay, okay. Wo fahren wir denn überhaupt hin? Zu Pawlowskas Firma. Hä, wer ist denn jetzt schon wieder dieser Pawlowska? Das ist eine Frau. Die Frau vom Oktoberfest. Was? Wir hatten ihren Ausweis in der Hand. Echt jetzt? Ja. Und ich habe dann ihre Firma im Internet gesucht. Und was willst du von der Kraus? Es geht dich nichts an. Also wir haben ein ziemliches Programm, sind mit dem Schlachten kaum durch und auf dem Hof steht schon der nächste Laster. Sehen die Tierschützer aber nicht gerne. Die Tiere stehen nicht länger als gesetzlich zulässig. In einer Stunde machen wir 85 bis 90 Stück. Machen? Schlachten. Klingt viel. Na, das ist ein Witz. Vergleichen Sie das mal mit irgendwelchen Großbetrieben. Tönnies, Weißenfels, 20.000 am Tag. 20.000 was? Tiere? Wer ist denn die alle? Sie und ich und der Rest der Welt. Geschäft brummt, nur die Preise sind im Keller. Merken Sie nichts von dem Streik? Nö. Also die paar, die im Ausstand sind, die machen doch gerade auch ein Fett. Ich habe ein paar Fragen zu Justyna Pawlowska. Also hier haben schon so viele Polen gearbeitet, da mag ich mir ehrlich gesagt nicht alle. Na, sie war Freitagabend hier mit diesem Auto und hat auf dem Oktoberfest Fleisch für sie ausgefahren. Ach die? Die arbeitet doch nicht bei mir. Wieso fährt sie denn ihr Fleisch aus? Die hat ihre Praktikanten abgeholt und auf dem Weg haben die eine Kiste Griller mitgenommen. Was für Praktikanten? Studis. Was für ein Glück, dass sie Praktikanten haben, wo die Belegschaft streikt. Ich habe kein Glück. Ich habe Verträge. Auch mit ihm? Ist nicht ganz frisch, das Foto. Ach, der Tote, der hängt bei uns auch aus. Wie ist denn das passiert? Kann ich nicht sagen. Er hatte einen Betriebsunfall. Bei mir? Also nicht, dass ich wüsste. Na doch, immerhin fährt er mit einem anderen sogenannten Praktikanten ins Krankenhaus. Sie sagen das so abfällig. Ich habe Verträge mit denen. Gut, dann würde ich die Praktikanten gern persönlich befragen. Sicher. Hier, da können Sie sich an die Agentur von denen wenden. Die Frau hat ihre Karte dagelassen. Bitte schön. Heißt, Sie holen sie nicht? Ich habe Ihnen doch von meinem Zeitdruck erzählt. Oder haben Sie eine Vorladung? Einen Haftbefehl? Durchsuchungsbeschluss? Irgendwas in der Richtung? Na, vielen Dank für Ihren Besuch, Frau Kommissarin. Eine Vogelroute 3. Hier sollte der eigentlich sein. Hier gibt's nicht mal einen Briefkasten. Das hätte ich dir gleich sagen können, dass das ein Fake ist. Aber bei deiner Laune, Ritter, ja, da konnte ich mir nur wegducken. PMS, was? Naja, war jetzt für dich, Marchi. Ja, besser. Besser ist, wo ist die andere Adresse? Hä? Pawlowska Consulting. Das willst du nicht hören. Und wie ich's will, ich bin Stadtkind. Mir geht's ja nicht gut in der Wildnis. Und bei meinem Glück gibt's ja auch noch gleich einen Orkan. Warte mal. Pritzemüsel. Ja, so heißt das, die andere Adresse. Wie nochmal? Hab ich doch gesagt, das willst du nicht hören. Und ich will es nicht aussprechen. Sieht wie ein Logopäde aus, oder was? Warte mal. Pritzemüsel. Ostpol. Ah, ach so. Na dann? Oh nee, sag bloß, wir fahren da jetzt auch hin. Na klar. Was? Spinner. Frau Kraus, ich höre. Links oder rechts? Politisch? Das Ohr. Links? Nee, rechts. Was ist denn los? Welche Seite? Na, rechts. Nee, das Ohr. Was, das Ohr? Hier steigt einer mit rechts verbundenem Ohr in den weißen Transit. Das ist er. Das sind die. Wo? Wieso denn? Haben sie noch eins gefunden? Ich war gerade an der Fleischfabrik. Im Augenblick fahre ich dem Transit hinterher. Ist gar nicht so leicht. Es gibt noch was Neues von der Obduktion. Todesursache ist Intoxikation. Wie? Gasvergiftung. Hören Sie, Ritter, ich habe keine Lust, dass die mich auch noch abhängen. Können Sie dorthin kommen, wo Sie die zuletzt verloren haben? Blockieren Sie einfach den Waldweg. Ich mache jetzt Schluss. Ich habe sie verloren. Hier sind sie auch nicht lang. Was ist in diesem Wald? Na, nichts. Mein Bruder hat gesagt, als Kind hat er hier mal Krieg gespielt. Tommy. Ja, gehört zur männlichen Sozialisation, dass sich mindestens einer deiner Freundin Körperteile wegsprengt. Ja, allerdings. Wer ist das? Mein Chef. Tag. Tag. Ganz schön weit weg für sowas. Hast du denn keinen Wald gleich bei Lörben? Also hierher. Da kommst du eigentlich nur wegen der Bunker. Bunker? Bunker! Oh, wieso bin ich nicht gleich drauf gekommen? Das war alles Russenkaserne. Das heißt, da gibt's Wohnhäuser? Ja, jede Menge. Da ist der weiße Transit. Du musst näher ran. Da ist ein Fenster. Moment. Moment, Rita, lass mich mal. Da stehen Frauen. Das ist wegen Größenunterschied. Da stehen Frauen, das ist Größenunterschied. Blablabla. Quatsch. Und Detektiv Hightower, was läuft heute? Bitte. Wir renovieren, wenn du mich fragst. Halt ein Folie raus. Oh, Kacke. Was ist das? Ist das ein Mensch? Scheiße. Ach komm, lass gut sein. Raus hoch, ich halte sie. Klettern Sie. Das ist ein Schwein. Stellt es nicht. Wir müssen es machen. Zerlegen es. Ich kann nicht, nein. Muss ich mal was? Suchen. Ich werde Leute wollen, ja? Mehr arbeiten. Aber jetzt müssen wir fertig werden, sonst kein Geld. Ich krieg auch kein Geld, okay? Okay. Weißt du? Dobre? Yeah. Lera, stop. Stop, Vasya, take it down. Хочу зараз это дом. Успокойся, Vasya, take it down. Scheiße, ein Messer. Der hat ein Messer. So, jetzt reicht. Warten Sie. Polizei! Lass mich! Я хочу до дому. Home! Das kannst du, Vasya, aber erst musst du uns... Nachhui! Halt den Mund! Feinlassen, Polizei! Gerne Morso! Es sind alle Mörder! Es ist Mordhaus! Man schläft die nicht! Oh. An die Wand! Man schläft die. Was sollte das denn? Hol einen Sanikasten! Ich wollte das ja, nicht... Ja, habt ihr Verbandszeug? Hallo! Maschlewski! Abdetschka! Ja, her mit Abdetschka! Ich wollte das nicht! Ja, ist ja dir Blut! Ritter hier, wir brauchen RTW und Verstärkung. Und dir zu viel Blut. Das war's. Das war's. Sie wollen mir jetzt ernsthaft erzählen, dass Sie nichts gemacht haben, Frau Pawlowska. Wir haben zwei Tote. Es ist kein Spiel mit Studentenausweisen. Sie betreiben professionell Menschenhandel. Nein. Nein? Leute mit gefälschten Papieren arbeiten für Sie. Die schlafen in Abrissbuden, sterben nach Arbeitsunfällen. Das wollte ich nicht. Wieso holen Sie ihn dann aus der Klinik? Wieso legen Sie ihn dann an die Bushaltestelle? Sie wollten ihn loswerden. Ich musste. Ich musste ihn nach Hause schicken. Sie hätten ihn im Krankenhaus lassen können. Das haben die anderen auch gesagt. Aber verstehen Sie doch, er hatte keine Versicherung. Und das Ohr? Frau Pawlowska. Das Ohr von Ihrem Mitarbeiter. Was ja? Ich weiß nicht. Er wollte es mir nicht sagen. Er hat nur gesagt, er will weg. Waren Sie es? Nein! Haben Sie Sloba ermutigt, ihm Druck zu machen? Kann sein. War er es? Hat Sloba dem Vasya das Ohr... Nein! Wer dann? Warum das alles? Er sagte, er wurde gestoßen. Also Kolja. Boże, er hat es von Anfang an gesagt und ich habe es ihm nicht geglaubt. Ich habe die ganze Zeit nur an mein Geld gedacht und dass ich diese verdammte Arbeit... Von wem? Von wem wurde er gestoßen, Frau Pawlowska? Ich weiß es doch nicht. Weiß es jemand? Weiß es irgendjemand? Frau Pawlowska, wer könnte es wissen? Da waren Anrufe. Ja? Ja. Als Kolja in die Maschine kam. Wo er gestoßen wurde? Ja. Der Anrufer sagte, er warnt mich. Er warnt Sie wovor? Ich weiß es nicht. Ich sollte gehen. Sie? Ja, ich und meine Leute. Er hat nochmal angerufen und wieder und dann kurz bevor was ja das Ohr ab... Streikender? Ich weiß es nicht. Seine Stimme war... Verzerrt? Ja. Wer weiß das mit den Anrufen? Niemand. Wer weiß, dass Kolja gestoßen wurde? Wer hat gesehen, dass Vasya ein Ohr abgeschnitten wurde? Nur Vasya. Oh, Bosche. Bosche, er hatte recht. Womit? Womit? Frau Pawlowska? Fragen Sie ihn. Vasya ist tot. Was haben wir denn? Kollegen unter Schock, Schusswaffengebrauch. Der Kollege? Ja. Na, dann kommen Sie mal mit, Herr... Maschlewski. Herr Maschlewski. Wir setzen uns mal dahin und dann kommt der Pfleger Tyron. Was? Wer? Der Tyron kümmert sich. Aha. Was ist mit Tommy? Wieso? War er nicht im Betrieb? Wieso im Betrieb? Entschuldige, schon gut. Ja? Raus hier, er muss im Schlachthof sein. Wer? Sekunde mal. Nancy. Wo ist Tommy? Na, im Schlachthof. Ich meine unseren Täter. Justina wurde bedroht von einem, der sie und ihre Leute vom Hals haben wollte. Mein Bruder ist im Schlachthof? Ja. Ihr Bruder ist was? Oh, Scheiße. Ich dachte, du siehst ihn. Ich sag jetzt bloß nichts Falsches, Nancy. Was ist denn? Nancy, hallo? Oh. Hallo? Stich zu, Junge. Ich war daneben. Oh, mein Scher mit dem Messer. Entschuldige, das tut mir leid. Schon gut, passiert nicht so oft, dass sie nochmal wach werden. Wenn die so zappeln, das haut ganz andere aus dem Laden. Oh, kein Wunder, dass ihr Leute sucht. Normalerweise haben wir Leute, aber die kommen alle aus dem Ostblock. Und wo sind die? Streiken. Kaum haben sie mal ein paar Rechte, wollen sie auch noch Tarif. Ja. 15 Jahre lang habe ich Subs vermittelt und Zimmer an die vermietet. Alles Werksvertragler. Ich hatte Vertrag mit dem King, die hatten Vertrag mit mir, aber Stückzahl, nicht Stunden. Mhm. Die haben was geschafft. 10-12 Stunden normal. Ja, normal. Jetzt sind die fest angestellt und mosern rum. Zu wenig Geld. Miete zu teuer. Ich habe heute früh doch noch welche gesehen. Ach, die ganze Schweine mitgenommen haben. Sind unsere Praktikanten. Da staunst du. Praktikanten in der Fleischfabrik. Gibt alles, mein Freund. Es gibt alles. Ja, besonders, wenn die Belegschaft streikt. Besonders. Aber was geht mich der Streik an? Diese Praktikanten, die müssen doch auch irgendwo pennen. Aber nicht bei mir. Firma von denen hat sich ohne Rücksicht der Verluste hier breit gemacht. Das lässt dir dann nicht gefallen, oder? Nee. Ich sag dir mal was über die. Die sind Ungeziefer. Die kommen immer wieder. Auch wenn die mal verunfallen? Auch. Mitten in der Nacht flitzen die noch durch die Kante und wollen noch auf Arbeit. Sag ich, nix Arbeit, mein Freund. Nix Arbeit? Und er rennt trotzdem stur aufs Werktor zu. Muss Arbeit, muss Arbeit. Und was machst du mit so einem? Mit so einem? Ist das dein Ernst? Junge. Er will doch ins Schlachthaus. Und du fragst, was man mit so... Naja, was macht man im Schlachthaus mit so einem? Fragst überhaupt zu viel. Ich? Nur so? Ah, ja, ich glaube, es geht wieder. Oh, warte mal. Komm mal her. Sollen wir weitermachen? Her hier! Ja? Und jetzt? Aschen. Was ist denn das, Mikko? Nimmst du was auf? Nein. Setzen! Und ich sag dir mal was über die. Die sind Ungeziefer. Die kommen immer wieder. Auch wenn... Die Bullen nehmen wohl jetzt schon so Lappen wie dich. Ich bin kein Bulle. Willst du mir erzählen, du bist Tierschützer? Nein! Hast du mich? Nein! Nein! Das ist nicht los! Ganz ruhig jetzt. Komm schon, Tommy. Geh das ran. Doch nichts. Guten Mann, Tag. Kacke. Wir sind verbunden mit der Mailbox von Scheiße. Tommy Ritter. Angenehm. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Tonsignal. Ja, ich rufe mich zurück. Und Tommy, pass auf, komm aus dem Scheißwerk raus, ja? Kacke. Fahr schneller. Machen Sie bitte wieder auf den Strich. Schön durchatmen. Was sprichst du hier, bitte? Lassen Sie mich jetzt hier nicht einfach, bitte. Ich weiß nur, was da kommt, da unten, bitte. Lassen Sie mich ab. Ich bitte immer, bitte. Durchatmen. Tommy! Tommy! Die könnte überall sein. Hier kommen die Schweine an, hier ist er bestimmt rein. Tommy! Oh, ich dreh durch. Was kommt danach? Betäuben. Mit dem Bolzen? Nee, meistens Gas. CO2? Dieser Kolja ist so gestorben. Oh, Tommy! Da rennt einer! Stehen bleiben! Ach, Scheiße! Holen Sie die Maschine hoch. Wie die Maschine? Holen Sie sofort die Maschine hoch. Sie bittet nicht. Mach's oder ich schneide dir das Ohr ab. Aua. Ich mach's ja. Dann los jetzt. Ich hab's ja hochgeholt. Dein Glück. Tommy! Tommy! Und so habe ich abgelebt. Euer Erzähler. Und ich muss schon sagen, es fühlte sich unglaublich leicht an. Aber nur eine Weile. Dann kam der Schädel. Tja, so ist es mit allem. Du kannst es unter Ökonomie verbuchen. Alles hat einen Wert. Eine Stunde, ein Arbeitstag, eine Woche, ein Kalenderjahr. Sogar ein Toter im Zerlegebetrieb hat irgendeinen Wert. Je nachdem, wie wichtig er dir ist, umso mehr Zeit verschwendest du in Gedanken an ihn oder sie. In der Zeitung stand, das LKA habe einen Menschenhändlerring ausgehoben. Von Micha stand eigentlich nicht viel drin. Von Kolja noch weniger. Und schon gar nichts stand über euren Tommy irgendwo, ohne den das alles überhaupt nicht aufgedeckt worden wäre. Das ist unglaublich. Boah. Kaum spendiert der Fleisch gegen eine Palette Wurst, geht die Sonne wieder auf. Na los, Rittner. Zeit für dein Versprechen. Ran an Speck. Der hat jetzt hier auch vegetarisch. Als du geweint hast, hast du mir besser gefallen. Und das ist auch so ein Ding von wegen Ökonomie und wie fair alles läuft. Das hätte mir auch mal einer sagen können, dass ich die heißesten Infos sowieso nicht gebrauchen kann. Für keinen Podcast, für nichts. Weil... laufende Ermittlungen. Apropos laufende Ermittlungen. Wie nennen wir es, wenn es ein Junge wird? Kolja. Und wenn es ein Mädchen wird? Auch. Schlachten und Zerlegen. Von Dirk Lauke. Es spielten Nancy Ritter, Maike Knirsch, Tommy Ritter, ich, Gesche Kraus, Katja Birkle, Marschlewski, Matthias Reichwald, Steffi, Anna-Sophie Schindler, Justina, Maria Warczynska, Tom, Martin Reik, Micha, Thorsten Ranft, Bastia, Roman Kanonik, Anna, Oana Solomon. In weiteren Rollen Roslan Ruschczak, Ivan Doan, Nora Schulte, Dorota Lühr und Henning Peker. Dramaturgie Nicole Standke, Schnitt Steffen Prosig, Ton André Lühr, Regie Stefan Kahnes. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2021 für den ARD-Radio-Tatort. So, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch einfach meinen Channel und hinterlasst ein Like da und klickt die Glocke, wart, und subscribt einfach meinen Content. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ne? Bis bald, euren Tommy Ritter.